Ich bin einfach nicht normal. Ich bin einfach nicht normal. Na los, bringen Sie mich nach Hause. Ich habe keine Lust, den Bus zu nehmen. Sie wissen nicht das Geringste über mich. Es stimmt, ich bin ausgesprochen labil. Mit 20 hatte ich furchtbare Depressionen. Ich war ein halbes Jahr in Behandlung. Letztes Jahr war mein Zustand wieder. Thank you. Selbst jetzt muss ich mir ständig große Mühe geben, das seelische Gleichgewicht nicht zu verlieren. Wissen Sie, das muss doch jeder. Thank you. Hören Sie, ich bin zu furchtbaren Dingen fähig. Einmal habe ich...